Good morning. Guten Morgen. Can you believe it? Könnt ihr es glauben? Daniel is hungry. Daniel ist hungrig. But we will record a devotion anyhow and then we'll let him eat. Aber wir werden trotzdem eine Andacht aufnehmen und dann lassen wir ihn essen. Because food is almost ready. Denn das Essen ist fast fertig. Here is another thing that the work of the Holy Spirit does in the life of the Christian. Hier ist etwas weiteres, was das Werk des Heiligen Geistes im Leben eines Christen tut. Sorry, I said that wrong. Um genau zu sein, oh, ich habe es falsch gesagt. Hier ist etwas weiteres, was der Heilige Geist tut. Das Werk des Heiligen Geistes nicht im Leben eines Gläubigen, einfach das Werk des Heiligen Geistes. Schau, was die Bibel uns sagt. It says, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke where they were moved by the Holy Spirit. 2 Peter 1:21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. So the Holy Spirit inspires the Word of God. He inspired the Scriptures. Der Heilige Geist inspiriert also das Wort Gottes, inspiriert die Schriften. You know, once we understand, als ich das einmal verstanden hatte, for me, this was a real, war das für mich ein echter Augenöffner. Why? Wieso? Because even as a teenager, many times I struggled to understand so many parts of the Bible. Weil ich schon als Teenager viele Teile der Bibel nicht verstehen konnte. From that moment on, when I understood that he inspired every single part of the script. Von dem Moment an, als ich verstand, dass jeden einzelnen Teil der Bibel inspiriert hat, all the pressure. Nahm es allen Druck von mir. Because now the moment I understand anything. Wenn ich etwas jetzt nicht verstehe, dann tue ich Folgendes. Ich sage, Heiliger Geist, du hast das inspiriert. Du hast Paulus, Petrus, Jakobus gesagt, dass sie das schreiben sollen. Was wolltest du damit sagen? Und er sagt es mir. Und so lerne ich die Bibel zu verstehen. Denn ich verstehe, dass es die Inspiration des Heiligen Geistes ist, die hinter dem Wort Gottes steht. Ein anderes Werk des Heiligen Geistes ist natürlich seine Taufe. Wisst ihr, viele Leute sind verwirrt über die Taufe mit dem Heiligen Geist. And I'll try to talk a little bit about it. Und ich will versuchen, ein wenig darüber zu sprechen. You know, baptism and the Holy Spirit does not mean the Holy Spirit comes inside of you. Wisst ihr, die Taufe im Heiligen Geist bedeutet nicht, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt. I see these two things clearly separate. Ich sehe diese beiden Dinge klar voneinander getrennt. When you get regenerated, which we've already said. Wenn du erneuert wirst, wie wir vorher gesagt haben, again. Also wiedergeboren, that's when the Holy Spirit does a work inside of you and that's when he dwells in you. Dann tut der Heilige Geist sein Werk in dir und da wohnt in dir. It's inside of you the very moment that you actually get born again and vom Moment an, wo du wiedergeboren und gerettet wurdest, lebt in dir. But to be baptized in the Holy Spirit is a complete separate. Aber mit dem Heiligen Geist getauft zu werden, ist etwas ganz anderes. The word baptize means to put inside. Denn das Wort Taufe bedeutet in dich hineinlegen. So what happens when you get baptized in? Was passiert also, wenn du dich im Wasser taufen lässt? The water never came inside of you, otherwise you would be. Das Wasser kommt ja nicht in dich hinein, sonst würdest du sterben. You went inside of the water. Du gehst in das Wasser. So when you got saved, the Holy Spirit went inside of you. Also wenn du gerettet wirst, kommt der Heilige Geist in dich hinein. Talks about baptism in the Holy Spirit. Aber wenn die Bibel über die Taufe des im Heiligen Geist spricht, means that you now go inside of him. Bedeutet das, dass du in ihn hineingehst? It's like he is this mantle all around you, like water is all around you at the baptism. Es ist, als ob diesen Mantel dich herum ist, so wie das Wasser in der Taufe dich herum. That's the baptism of the Holy Spirit. Das ist die Taufe im Heiligen Geist. Come in you when you get baptized. You go into him. Er kommt nicht in dich hinein, wenn du getauft wirst. Du gehst in ihn hinein. Jesus told us that he will be with you and he will be in you. These are two different things. Jesus sagt uns, dass mit uns sein wird und in uns sein wird. Das sind zwei verschiedene Dinge. He's in you. Also im Moment, wo du gerettet wirst, ist in dir. But then you need a second experience. Aber dann brauchst du eine zweite Erfahrung. You need the experience where you go into him. Eine Erfahrung, wo du in ihn hineingehst. All over you, surrounded. You completely covering. Und ganz dich herum ist, dich umgibt, dich bedeckt. We'll talk more about it. Wir werden mehr darüber sprechen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.